Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 48 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Folge gehe ich mal wieder einer Höreranfrage nach. Vor einiger Zeit hat mir der Peter mal eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich nicht mal was über Vorarlberger Küche erzählen könnte. Er hat da vor kurzem von einem Kochbuch gehört, hat ihm auch gleichzeitig gesagt, wie das heißt. Und das würde mich mal interessieren, was macht man denn da so alles? Ja, da habe ich ein bisschen überlegt und gedacht, eigentlich hat er recht. Denn wenn ich so zurückdenke, die letzten Folgen, gab es bis jetzt eigentlich nur eine einzige Sendung, die sich mit Vorarlberg beschäftigt hat. Und da haben wir uns ja die Kässpätzle, Kasspatzeln, Kasnockerl, je nachdem wie man es nennen will, genauer angesehen. Heute habe ich mir gedacht, schauen wir uns mal ein bisschen die ganz, ganz typische Vorarlberger Küche an, beschäftigen uns mal ein bisschen allgemein mit Vorarlberg, was macht dieses Bundesland so besonders, schauen wir uns an, was ist so traditionell volkstümliche Küche. Ja, und zum Abschluss gibt es dann Rezepte, heute mal zwei Stück. Ich muss ja ehrlich sagen, bis ich mit den Recherchen zu der aktuellen Folge begonnen habe, war die Vorarlberger Hausmannskost für mich, wie soll man sagen, ja, eine exotische Küche, würde ich jetzt mal behaupten. Man, exotisch klingt jetzt ein bisschen übertrieben, weil wenn wir von exotischer Küche reden, denken wir auf Thai-Küche, auf chinesische Küche, auf arabische, aber nie auf inländische Küche. Aber dadurch, dass ich mit der eigentlich so gar keine Erfahrung hatte, war es irgendwie ja ein bisschen exotisch. Früher haben wir gedacht, ja, Vorarlberg, was kennt man dort? Ja, klassischerweise mal Käse und natürlich auch Bier, weil in Vorarlberg gibt es das Mohrenbräu und das ist eine wirklich tolle Brauerei. Also wenn ihr mal ein gutes Vorarlberger Bier probieren wollt, kann ich euch persönlich das Mohrenbräu empfehlen. Gut, genug des Geplänkels, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Vorarlberg, ja, im Gegensatz zu den anderen Bundesländern von Österreich ist das sehr alemannisch geprägt. Das hören wir schon mal allein bei der Sprache. Der Dialekt der Vorarlberger unterscheidet sich gänzlich zu allen anderen in Österreich. Selbst zu den Tirolern, die ja eigentlich die Nachbarbundesland wäre. Und das Ganze ist historisch bedingt. Wir wissen ja, was trennt Vorarlberg von Tirol, der, wie der Name ist, vom Bundesland schon verrät, der Adelberg. Ja, und das war doch eine ziemlich massive Grenze und da hat mehr oder weniger Österreich dann, würde ich sagen, doch ein bisschen abgeschottet. Die Küche von Vorarlberg hat aber dennoch Spuren der Tiroler Küche, aber auch starke Einflüsse aus dem Allgäu, von den Schwaben und natürlich von den nächsten Nachbarn der Schweiz. Vorarlberg hat viele sehr typische Gerichte für das Bundesland. Es gibt eigentlich relativ viel. Die Küche konnte sich auf der einen Seite gut entwickeln, da Vorarlberg eigentlich immer schon eine sehr reiche Region war. Das geht unter anderem auf die Textilwirtschaft des Bundeslands zurück. Ja, und es gab auch schon relativ früh ein Kochbuch, das sich mit der Küche dieser Region beschäftigt hat. Und zwar hat es eine gewisse Anna Wening herausgegeben und das schon im 10. Jahrhundert, also ein durchaus altes Kochbuch. Gut, aber was macht denn jetzt so die Vorarlberger Küche aus? Ja, in dieser Küche spielen hauptsächlich mal Käse und Milchprodukte eine große Rolle. Unter anderem auch das bekannte Montafoner Rind. Das ist aber in Sachen Speisen, wie soll ich sagen, mal eher untergeordnet. Diese spezielle Rinderzucht oder Rinderzuchtrasse schätzt man hauptsächlich, weil die eine besonders hohe Milchproduktion hat. Ja, und was macht man aus der Milch? Käse. Die Technik des Käsens hat man übrigens von den Schweizern gelernt und da vor allem die Kunst des sogenannten Fettkäsemachens. Ja, und auch den Umgang mit dem Käse hat man mehr oder weniger, weiß ich wie lange her, von den Schweizern gelernt. Vorarlberger haben aber dann eigene Käsesorten entwickelt. Da haben wir zum Beispiel mal einen Alm- oder Bergkäse. Diese Käse darf man erst dann bezeichnen, wenn sie ab einer gewissen Höhe gemacht wurden. Logischerweise, wie der Name verrät, Bergen auf den Almen. Aber es gibt zwischen Alm- und Bergkäse noch einen wesentlichen Unterschied. Almkäse nennt man es, wenn das Ganze im Sommer produziert wurde, und Bergkäse im Winter. Bedingung ist übrigens auch, dass die Kühe nicht mit Silage gefüttert werden dürfen, sondern im Sommer logischerweise mit frischem Almgras und im Winter maximal mit Heu. Gibt auch noch weitere Käsespezialitäten in Vorarlberg, da hätte man zum Beispiel mal den Resskäse, aber auch den Sauerkäse und den Zieger. Mit dem Thema Vorarlberger Käse werden wir uns sicherlich mal in einer anderen Folge genauer beschäftigen, weil da kann man noch einiges erzählen. Weiteres kulinarisches Highlight der Region wäre der Fisch. Ja klar, wir wissen, Vorarlberg liegt am großen Bodensee. Es gibt aber auch sehr viele Gebirgswässer und die sind alle sehr fischreich. Ja, und die bekanntesten Fischer der Region wären zum Beispiel die Bodenseefelchen, der Trüschen und der Egli. Egli müsste, wenn ich nicht ganz täusche, eine barschverwandte Fischart sein. Wenn ihr euch vielleicht noch an die Folge 47 erinnern könnt, wo ich euch über Wein erzählt habe, da habe ich ja gesagt, Wein wird primär im Osten angebaut. Ja, es gibt aber auch kleine Rebflächen. Ja, ich weiß, dass es nicht Weinfelder sind, sondern auch Rebflächen genannt werden. Im Vorarlberg. Vorarlberg hat dem eine dementsprechende Weintradition. Aber die Rebflächen sind dann nicht wirklich so groß, dass sich das jetzt rentieren würde, das groß zu vermarkten. Soweit ich weiß, ist Vorarlberger Wein eher regional beschränkt. Den kriegt man jetzt nicht so im großen Stil wie einen burgenländischen oder niederösterreichischen Wein. Obwohl sich ja die Küche jetzt, wie auch die ostösterreichische Küche in Wien, Niederösterreich etc. mit der Zeit immer mehr entwickelt hat, haben es die Vorarlberger irgendwie geschafft, am Boden zu bleiben und die bodenständige klassische Küche zu behalten. In vielen anderen Ländern, um Gottes Willen, bodenständig, nein, nicht, das ist ja zu fettig, das ist was der Kuckuck was. Hier steht man noch zu seinen Traditionen. Ich finde gut, dass man das macht, dass das noch erhalten wird. Somit sind Gourmet-Tempel, wie man es jetzt aus den anderen Bundesländern kennt, dort eher dünn gesät. Aber dafür gibt es noch viele Lokale, wo man ganz klassisches Essen bekommt. Und was ist jetzt das ganz klassische Essen? Auf den Almen, das beschäftigen sich halt mal mit dem ganz einfachen Essen, so ganz einfach unter Anführungszeichen, mehr dazu dann später, war damals typisch, dass man sogenannte Muse gemacht hat, einen Koch oder auch einen Sterz. Aber es gab auch einen Schmarrn. Doch Schmarrn, das ist eher ein Begriff, den man in Wien hauptsächlich und in den anderen östlichen Bundesländern kennt. In Vorarlberg nennt man das richtigerweise oder wird es eher als Tosche oder Pflutter bezeichnet. Teilweise in gewissen Regionen Pflütterle, da merkt man, da bin ich zu wenig des deutschen Dialekts kundig, aber Pflütterle, glaube ich, kommt doch aus dem Schwäbischen. Falls das nicht stimmt, man möge mich bitte korrigieren. Ja, und eine Bezeichnung gibt es dann noch für einen Schmarrn, das wäre die Kratztete. Ich hoffe, ich habe es richtig betont. Doch die ist eher jetzt eine, wie soll man sagen, fruchtige Variation des Schmarrens. Also zum Beispiel jetzt ganz einfach gesagt, der Schmarrn, gibt es den Hordelkratztete. Das wäre ein Schmarrn mit Heidelbeeren oder wie man es auch bezeichnet, mit Moosbeeren. Die Bauernküche seinerzeit war ja lange von Pfannen über offenem Feuer geprägt. Man hatte einfach nicht den Luxus eines Backofens und dadurch hat man halt hauptsächlich auf Pfannen seinerzeit gesetzt. Ja, und da hat man dann damals angefangen mit grobkörnigen Getreide, wie zum Beispiel Hafer, Weizen, aber auch Mais und Wasser einen Brei zu erzeugen. Wenn man den hat, hat man den wieder in eine Pfanne gefüllt, hat das wie einen Schmarrn gebraten und dann wurde es einmal grob zerstückelt. Und dann hatte man das sogenannte Riebel. Ja, und das Ganze konnte man jetzt stopfen. Okay, und das Stopfen verstehen jetzt sicherlich viele. Ich habe es auch ehrlich gesagt nur so gesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gans fülle oder eine Ente oder Huhn, was auch immer. Aber Beim Riebel versteht man unterm Stopfen, wenn ich das Ganze mit Milch aufgieße. Das wird dann nochmal aufgekocht und dann spricht man vom sogenannten Stopfer. Der wird dann von der Konsistenz her in den meisten Fällen wieder moosig und was man so hört, ist das besonders bei Kindern sehr beliebt. Ich denke mir, das klingt alles ja relativ einfach, aber die Kunst, einen Riebel zuzubereiten, dürfte durchaus eine hohe sein. Denn was ich so gelesen habe, in Vorarlberg gibt es da eigene Meisterschaften, wie man einen Riebel richtig macht. Natürlich schwörte jeder auf sein Rezept und seine Zubereitungsschritte, weil dann gibt es die verschiedensten Schritte, um mehr oder weniger den perfekten Riebel zu erhalten. Den gibt es sowohl süß als auch bekannt. Süß zum Beispiel jetzt mit Obst, mit Äpfeln, Heidelbeeren oder was halt generell sonst die Bergwelt, die Region hergibt. Oder bekannt halt mit Fleisch, mit Gemüse, was auch immer. Eines haben aber alle gemeinsam, obwohl es verschiedene Rezepte haben, haben alle eins gemeinsam. Und zwar den doch eher, ich sag mal, höheren Anteil an Fett oder eigentlich genauer gesagt an Schmalz, was ja auch ein Fett ist. Da habe ich dann auch ein nettes altes Sprichwort gefunden, wie man es im richtigen Vorarlbergerisch ausspricht. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich sage euch die hochdeutsche Variante davon. Und zwar, wenn man am Schmalz spart, dann weht der Riedel zum Fenster raus. Soll nichts anderes heißen. Wenn das Ganze zu trocken ist, dann blaust es der Wind weg. Und es gehört einfach was Gescheites rein. Ich würde sagen, mit dem Wissen ausgestattet, wagen wir uns an die Rezepte zur heutigen Folge. Und da habe ich ja gesagt, gibt es heute mal zwei und anfangen tun wir mit einem Riebel. Und zwar genauer gesagt mit einem Erdäpfelriebel. Für 4 Personen benötigen wir 500 Gramm Erdäpfel. Hier würde ich persönlich vorwiegend festkochend empfehlen, kann aber durchaus auch rein festkochende verwenden. Des Weiteren benötigen wir etwas Mehl, Salz und Schmalz. Zunächst einmal müssen wir unsere Erdäpfel mit Schale kochen. Wenn die schön gegart sind, holen wir sie aus dem Kochtopf raus und lassen die mal ein bisschen auskühlen und danach werden sie erst geschält. Wenn ich das habe, werden die gerissen, sagt man da. Das heißt, ich zerpflückte mehr oder weniger mit den Fingern, dass ich halt so schöne Stücke Bröckel habe. Und das gebe ich dann in die Pfannen, dass das Ganze, diese Kartoffelstücke, Erdäpfelstücke, das schön bedeckt. Dann gebe ich Schmalz dazu und brate das mal an, damit die Unterseite mal schön Farbe nimmt. Wenn dem so ist, wende ich den ganzen Schmarrn. Also Schmarrn jetzt nicht, weil es schlecht ist, sondern Schmarrn wie Kaiserschmarrn. Und schaut, dass die somit erneute Unterseite wieder Farbe nimmt. Wenn ich dann das habe, also es bricht, dass beide Seiten schön bräunlich sind, dann zerteile ich das Ganze und kann es auch schon servieren. Also ihr seht, ganz einfaches Rezept. Wunderbar dazu wären zum Beispiel gebratene Würste. Man kann aber auch einen gebratenen Leberkäse dazu machen oder auch eine warme Dürre, was einem mehr oder weniger beliebt. Ja, und das zweite Rezept, das ich euch vorstellen möchte, wäre Käseplutter. Für 4 Personen benötigen wir 500 Gramm Maisgrieß, 200 Gramm Restkäse und 200 Gramm Bergkäse. Des Weiteren benötigen wir Wasser, Salz, Pfeffer und Butter. Zunächst einmal müssen wir den Käse reiben. Hier würde ich persönlich eine eher feinere Stufe empfehlen, denn dadurch, meiner Erfahrung nach, verteilt sich das dann besser beim weiteren Zubereitungsschritten. Dann nehme ich das Wasser, leicht gesalzt, und bereite daraus einen Grießbrei zu. Die genaue Menge jetzt vom Wasser kann ich euch leider nicht sagen. Man kriegt es dann schon mit, also mit ein bisschen wenig anfangen, dann kann man ja immer wieder ergänzen, damit man einfach einen schönen Brei bekommt. Ja, während dieser Brei so schön leise vor sich hin köchelt, heizen wir mal unseren Backofen auf so 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Wie immer, wenn ihr Heißluft verwenden wollt, reduziert das Ganze auf 160 Grad Celsius. An sich bei dem Gericht wäre es kein Problem, auch Heißluft 180 zu verwenden, aber besser ist auf 160 runterzudrehen. Ja, und wenn wir das mal gemacht haben, können wir auch schon eine Auflaufform nehmen und die wird mal schön gebuttert. Ja, und wenn dann der Brei fertig ist, kommt in unsere Auflaufform mal eine Schicht Brei rein. Darauf verteilen wir unseren Restkäse, darauf kommt wieder eine Schicht Brei, darauf dann der Bergkäse und einmal noch eine Schicht Brei drüber. Ja, und dann nehme ich etwas Butter, die zerlasse ich, leere es über meinen noch nicht ganz fertig vollendeten Käsepflutter drüber und pfeffere es nochmal ordentlich. Ja, und dann kommt das Ganze in den Backofen rein, und zwar bis die Oberfläche schön so eine goldbraune Farbe annimmt. Das sollte so in der Regel, ich sag mal so, es hängt ab vom Ofen, 15 bis 20 Minuten. Kann auch sein, dass es früher ist, also immer einfach auf die Farbe schauen, der Rest ist ja schon gegart. Wenn das nach 10 Minuten schon schön eine goldbraune Farbe hat, einfach rausnehmen, servieren, vielleicht einen schönen Salat dazu und man hat eigentlich ein sehr sättigendes, aber gute Hauptspeise. Also ihr seht, in Vorarlberg hat man durchaus eine andere Küche, als ich euch bis jetzt Rezepte vorgestellt habe. Ich persönlich finde es total spannend, werde in nächster Zeit schauen, dass ich mehr von dieser Küche koche. Ja, und dann wird es natürlich auch wieder einige Folgen zur Vorarlberger Küche geben. Wenn auch ihr eine Frage an den Gabelbissen habt, wenn ihr meint, mir würde interessieren, Gericht XYZ oder was essen die jetzt im Müllviertel, Waldviertel, wo auch immer, könnt ihr mir das natürlich gerne schicken. Ich würde versuchen, das möglichst zeitnah mit einer Folge oder wie auch immer zu beantworten. Wie ihr mich erreichen könnt, das wie immer im Abspann. Und sollte mir eine Vorarlbergerin oder Vorarlberger zuhören und sagen, hey, da gibt es noch viel mehr zu erzählen, ich wüsste also einiges, dann könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, weil dann könnten wir vielleicht gemeinsam eine Folge Nachgefragt aufnehmen. Wäre sicherlich interessant, mal mit jemand aus Vorarlberg darüber zu plaudern. Ja, und natürlich könnt ihr mir auch gerne Lob, das ist ja immer gern gesehen, positive oder konstruktive Kritik zusenden. Ja, ihr wisst eh, ihr könnt mich immer gern kontaktieren. Somit sage ich danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.